Liesl war ungefähr 15 Jahre alt, aber das Leben freute sie nicht mehr. Sie wollte sterben. Sterben wollen, das war ein Würgen in der Kehle von verhaltenen Tränen, war ein nass geweintes Kopfkissen und der tausendmal gedachte Weg zur Hausapotheke. Liesl wusste, wo in der Hausapotheke das Veronal lag. Das wollte sie klauen und damit ihrem unnützen Dasein ein Ende bereiten. Schuld. Ganz eigentlich Schuld hatte der große Bruder. Diese Bande überhaupt. Da waren die älteren Schwestern, die die Köpfe zusammensteckten und tuschelten, deren plötzliches und anhaltendes Gelächter ebenso unverständlich war wie alles Übrige, was sie taten und verheimlichten. Es schien, als ob der liebe Gott diese Geschwister zur Geißel für kleine, liebebedürftige 15-jährige Mädchen erschaffen hätte. War es daher so ein Wunder, dass man eines Tages auf die geschmacklose Idee kam, Tagebuch zu schreiben, wenn man unter dieser herzlosen Gesellschaft leben musste, die nichts ernst nahm als sich selbst? »Es ist eine Gemeinheit, fremde Tagebücher zu lesen, verehrter Herr Bruder. Wenn ich jetzt momentan nicht mal rasch sterben müsste, würde ich Ihnen zu Weihnachten einen Knigge schenken. Aber so habe ich keine Zeit, bedauere lebhaft.« Liesl stand langsam auf, um das Veronal zu holen. »Das Tagebuch wird verbrannt«, überlegte sie weiter. »Es hat mit mir gelebt, es soll mit mir sterben. Abschiedsbrief wird keiner geschrieben. An wen soll man schreiben? Menschen, die fremde Tagebücher lesen und sich dann noch darüber lustig machen, verdienen keine Abschiedsbriefe.« Liesl verbrannte ihr Tagebuch und wollte sterben. Sie wollte wirklich und wahrhaftig sterben. Kein Mensch konnte so recht sagen, wieso sie gerettet wurde. Ob zu wenig Veronal zu Hause war, ob irgendjemand ihren tiefen Schlaf rechtzeitig bemerkt hatte, kurzum, Liesl wurde gerettet. Sie fand sich mit vollem Bewusstsein in ihrem Zimmer mit den weißen Möbeln. Sie wunderte sich ein wenig, denn sie hatte sich das Todsein ein wenig anders vorgestellt. Erst als der große Bruder ins Zimmer trat und sagte, »Na, ich glaube, jetzt kann man doch wohl schon ein paar vernünftige Worte mit dir sprechen«, begriff sie langsam, was geschehen war, lächelte selig und wartete. Wartete auf die ersehnten, seit 10 Jahren ersehnten Worte des großen Bruders. Jetzt würde er gleich sagen, dass man die Kleine immer unterschätzt habe, dass sie ein lieber, armer Mensch sei, den man nicht nur lieben, sondern auch durchaus ernst nehmen müsse. Und nach einiger Zeit würde man einander in die Arme fallen und das Leben würde so schön sein wie noch nie. Der große Bruder rückte sich einen Stuhl zurecht und begann mit ernster Miene. »Was glaubst du eigentlich, wem hast du denn imponieren wollen mit diesem Affentheater? Ein Skandal ist es, jawohl, ein Skandal, das ganze Haus spricht davon. Man munkelt von einer Liebesgeschichte.« »Unerhört so etwas. So, und jetzt musst du mir in die Hand versprechen, dass du von heute an ein vernünftiges Mädel sein willst und mit allem Unsinn endgültig Schluss machen. Dann ist alles vergeben und vergessen.« Der große Bruder sprach und sprach eine halbe Stunde. Dann stand er auf, küsste Liesl auf die Stirn und ging. Die weiße Tür fiel hinter ihm ins Schloss und Liesl sah ihm nach und konnte nicht fassen, dass sie ganz vergeblich gestorben war.